Russlands Staatspräsident Dmitri Medvedev präsentierte sich als blendend aufgelegter Gastgeber, als er seinen iranischen Amtskollegen Mahmoud Ahmadinejad heute dann doch noch mit einem herzlichen Handschlag in der Uralmetropole Jekaterinburg begrüßen konnte. Ursprünglich hatte der Iraner seinen Besuch schon zum gestrigen Auftakt des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, abgekürzt SOTS, angekündigt, war dann zunächst aber ohne offizielle Begründung dem Treffen ferngeblieben. In der SOTS hat der Iran lediglich Beobachterstatus. Allgemein war vermutet worden, dass die angespannte innenpolitische Situation im Iran nach dem umstrittenen Wahlausgang diesen Reiseaufschub bewirkt hat. Umso mehr werten Beobachter Ahmadinejads heutige Anwesenheit in Jekaterinburg als demonstratives Signal an die iranische wie auch die internationale Öffentlichkeit, dass er die Lage im Iran kontrolliere. Bei seiner vom russischen Fernsehen live übertragenen kurzen Rede ging der iranische Präsident auf die Vorgänge in seinem Land dann allerdings nicht ein. Er nutzte seinen Auftritt vielmehr dazu, erneut die USA und die westliche Staatengemeinschaft anzugreifen. Amerika ist im Griff ökonomischer und politischer Krisen. Hoffnungen, diese Krisen zu lösen, gibt es nicht. Genauso geht es Amerikas Verbündeten. Das aber beweist, dass die internationale, auf imperialem Ehrgeiz gegründete Ordnung gezwungen ist, ihre Positionen aufzugeben und sich auf das Ende ihres Weltführungsanspruches hinzubewegen. Grundlegende Änderungen sind unaufschiebbar und unumgänglich. Als Beispiele führte Ahmadinejad die Lage im Irak an, das weiterhin ungelöste Palästinenserproblem. Auch bei Irans Nachbarn Afghanistan verschlimmere sich die Lage zusehends, meinte er. Dessen Präsident Hamid Karzai war ebenfalls nach Jekaterinburg gereist, um bei den SOTS-Mitgliedern Russland, China sowie den früheren Sowjetrepubliken Usbekistan, Tadschikistan, Kasachstan und Kirgisistan Unterstützung beim Kampf gegen den internationalen Terror zu erbitten. Hilfe versprach Gastgeber Dmitri Medvedev namens der 2001 gegründeten SOTS, die manche Politologen bisweilen schon als eurasischen, russisch-chinesischen Gegenentwurf zur NATO bewerten. Die Aufgabe, gegen den Terror, gegen die Drogenkriminalität zu kämpfen, ist schwer, sehr schwer. Aber flankierend dazu müssen auch noch wirtschaftliche Maßnahmen ergriffen werden. Zu einem normalen Leben in Afghanistan, in bestimmten Provinzen Pakistans, kann es sonst nicht kommen. Deshalb müssen wir eine Reihe von Infrastrukturprojekten anschieben, etwa im Energiesektor oder im Straßenbau. Allein China hat den Ländern Zentralasiens zu diesem Zweck 10 Milliarden Dollar an Finanzhilfe versprochen. Medvedev wiederholte in diesem Zusammenhang seine Forderung nach Alternativen zum Dollar als Weltreservewährung. Ein Thema, das anschließend auch beim ebenfalls in der Uralmetropole Jekaterinburg angesetzten ersten sogenannten BRIC-Gipfel erörtert werden sollte. Das Kürzel BRIC umfasst die vier aufstrebenden Volkswirtschaften der Länder Brasilien, Russland, Indien und China, die sich wirtschaftlich und politisch stärker vernetzen wollen, um so gemeinsam international größeren Einfluss ausüben zu können.